Floh, ich möchte dir... Ich weiß, ich war nicht der beste Ehemann von der Welt, aber die meiste Zeit ist es doch ganz gut gegangen. Sicher, Flo. Ich habe mir Mühe gegeben, Flo. Wäre es in Ordnung, wenn ich jetzt... Wäre es was? Wenn ich ganz kurz dieses Zeichen meiner... Zeichen Ihrer was? Meiner Hochachtung und Wertschätzung. Hochachtung? Ja. Ist das eine Zusatzleistung? Zusatzleistung? Ja, nicht gerade Zusatzleistung. Gehört das zum Standardservice? Standardservice? Von wem? Ja, was weiß ich, vom Beerdigungsinstitut. Vom Beerdigungsinstitut? Ja, das hier ist ein Friedhof, falls Ihnen das entgangen ist. Ja, ja, doch, doch, das habe ich bereits bemerkt. Ja, dann. Ich bin nicht vom Beerdigungsinstitut. Wer sind Sie dann? Ich bin Johnson. Schön, Sie sind Johnson, sind nicht vom Beerdigungsinstitut. Wer sind Sie genau? Johnson, Dennis Johnson. Ich habe den Namen verstanden. Aber wozu die Blumen? Sie sind ein Zeichen meiner... Hören Sie zu. Wenn Sie für den Friedhof arbeiten und mit dem übrigen Standardstrauß kommen, haben Sie einen Fehler gemacht. Sie sind am falschen Grab. Einen Fehler, wohl wahr. Aber ich bin am richtigen Grab. Vielleicht erkundigen Sie sich bei irgendjemandem. Der Friedhof ist riesig. Sie suchen sonst eine Ewigkeit. Ich suche gar nicht und ich bin weder vom Beerdigungsinstitut noch vom Friedhof. Ich habe nicht gesagt, dass Sie vom Beerdigungsinstitut sind. Sie waren das. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, das waren Sie. Ich habe gesagt, dass der Friedhof Sie... Ich begreife gar nicht, wie wir uns in einer knappen halben Minute so total missverstehen konnten. Hören Sie zu. Wäre es in Ordnung, wenn ich... Das ist nicht die Person, die Sie suchen. Das ist meine Frau. Ja, ich weiß. Florence. Flo. Florence. Flo. Florence. Flo, sie wurde Flo genannt, von allen. Von mir nicht. Für mich war sie Florence. Flo Halpern, solange ich zurückdenken kann. Ich kannte sie aber länger, als Sie zurückdenken können. Wer sind Sie? Ich sagte doch schon, ich bin Johnson. Wer genau? Ein Freund. Ein sehr alter Freund. Ja. Aha, ein Freund. Kennen wir uns? Oh, ich kenne Sie, so viel steht fest. Sie müssen entschuldigen, ne? All dem, was ich mitgemacht habe, kenne ich Sie. Tun Sie das. Nein, ich habe nicht die Nerven für solche Sachen. Lassen Sie mich die Fragen stellen. Kenn ich Sie? Naja, ich dachte, es wäre ganz gut möglich gewesen, dass Sie wüssten, gegen... Aber wenn nicht, dann eben nicht. Ich dachte, ich hätte was ganz Einfaches gefragt. Wäre es in Ordnung, wenn ich jetzt ganz kurz... Sie sind kein Jude. Sieht man das? Habe ich irgendeinen Kleidungsfauxpas? Na, aber die Blumen. Im ordentlichen jüdischen Begräbnis gibt es gewöhnlich keine frischen Blumen. Oh, wie traurig. Möglich, ja. Blumen sind etwas für Freudenfeste, Geburtstage, Bar Mitzvahs, Hochzeiten. Hören Sie, haben Sie nichts zu tun? Müssen Sie nicht wohin? Haben Sie keine Arbeit? Nein, ich bin in Rente. Ah, also abgeschoben. Nein, ich bin nicht abgeschoben. Nein, ganz sicher nicht. Ich bin in Rente. Ja, kommt auf dasselbe hinaus. Ungewollt. Ich fühle mich überhaupt nicht ungewollt. Ich gehöre einen Bridge-Club an. Ich spiele oft Turnier-Bridge. Hören Sie, ich weiß nicht, wer Sie sind, aber sie hat Blumen immer sehr gern gehabt. Also, machen Sie schon. Besonders lang werden wir es hier auch nicht mehr machen. Schaut sich die Gräber an, die Inschriften. Das Alter von den meisten, die hier liegen. Ja, die mir zugemessene Zeitspanne habe ich wohl längst überschritten. Ja, ich auch. Aber Sie schauen noch ganz gut aus. Sie werden es noch eine Zeit lang machen. Danke. Hört sich an, als wäre ich ein Volvo. Sie, was ich glaube, manchmal geht mir alles bis daher. Welt ist voller Fremder. So viele, die man einmal gekannt hat, Freunde, Familie, alles weg. Gestorben. Man sollte sich ihnen anschließen. Mr. Halpern, wir sollten reden. Wir müssen reden. Nicht jetzt, später. Es ist sehr wichtig, Mr. Halpern. Erst kommt die Trauerzeit. Die Schivat. Dort bei uns 7 Tage. Ich rufe Sie an. Wir müssen uns noch einmal treffen, Mr. Halpern. Also, naja, so. Wenn sich alles normalisiert hat. Hier ist meine Nummer. Wollte schon aufgeben. Ich dachte nicht, dass Sie noch kommen. Ich hab's nicht gleich gefunden. Naja, also jetzt haben wir uns ja gefunden. Tut mir leid, dass ich so spät erst zurückgerufen habe, aber die Shiva, die Trauerwoche, meine Söhne, sie haben's gut gemeint. Dahin habe ich mich, dorthin, ein ganzer Orkan von Getue und so viele Bekannte, dahin, dorthin. Ganz schwindlig bin ich geworden. Der Arzt hat kommen müssen. Ja. Richtig. Ja? Jack Daniels. Ja. Wer sind Sie? Mr. Halpender. Das ist ein bisschen kompliziert. Aber ich bin mir ganz sicher, dass Florence es so gewollt hat. Also es war ihr Wunsch, dass wir... Ja, also vielleicht nicht ihr letzter Wunsch, aber im Krankenhaus, als es dem Ende zuging da. Dem Ende zuging? Ja, als... Mr. Halpern, ich war ein Freund von Florence. Ah, ein Freund? Ich kenne Sie nicht, ich habe Sie nie gesehen. Ja, also, Ihre Frau und ich, wir waren einander sehr zugetan. Sehr zugetan? Ja, befreundet, einander verbunden, gewogen. Ja, ich weiß, was sehr zugetan heißt. Na ja, dann... Woher kannten Sie Flo, Mr. Johnson, sagte ich. Johnson? Ja. Ja, wir lernten uns durch meine Arbeit kennen. Ihre Arbeit? Was ja. sind Sie? Was ich bin? Ja, wovon leben Sie? Sagte ich doch schon, ich bin in Rente. In Rente? Von was? Ach so. Ich war vereidigter Buchprüfer. Vereidigter Buchprüfer? Dachte, Sie wären Arzt, Chirurg, irgendwas Wichtiges. Oh, ich versichere, auch die Buchführung ist etwas sehr Wichtiges. Das hätte Flo mit einem vereidigten Buchprüfer anfangen sollen. Das heißt, war nie geschäftstätig. Ja, wie dem auch sei, wir lernten uns an Ihrem Arbeitsplatz kennen. Danke für den Drink. Sie irren sich. Irren sich ganz gewaltig. Sie haben die falsche Frau erwischt. Eine Frau hat während ihrer über 50-jährigen Ehe keinen Tag gearbeitet. Posners. Was? Sie hat bei Posners gearbeitet. Im Garment District. 35. Ecke 7. Bevor sie geheiratet haben, bevor sie beide sich überhaupt kannten. Es war kurz vor Florenz 17. Geburtstag. Ich war 19, ich war auf der Uni und hatte gerade einen Ferienjob bei einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen in Midtown, Manhattan, angefangen. Diesen und Hall. Ja, die schickten mich immer zu diesen kleinen Unternehmen, um deren Bücher so halbwegs in Ordnung zu halten. Wissen Sie, damals, wie heute ja auch, hatten die Leute nur sehr vage Vorstellungen von der Steuergesetzgebung. Ja. Ich erinnere mich noch, wie ich aus der U-Bahn kam. Es war einer von diesen dunstigen, stickigen Morgen. Ich lief die 7. entlang, es wimmelte von Menschen. Ich ging in ein Gebäude, hinauf in den 3. Stock. Ich kann mich noch an den Schweißgeruch erinnern und an den Lärm. Florenz beugte sich gerade über einen Tisch und schnitt irgendein Stück Stoff zu. Das Haar war ihr ins Gesicht gefallen. Ich sah sie an. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, dass sie sehen konnte, was sie da. Plötzlich richtete sie sich auf. Warf das Haar zurück. Sie war eine Schönheit. Eine wirkliche Schönheit. Sie sah mich an. Sie fixierte mich mit ihren unglaublichen Augen. Und ich sagte, ich komme von diesen und Hall. Ich soll mich hier um sie kümmern. Oh, ich meine, um ihre Bücher kümmern. Ja. Kein besonders gelungener Einstieg, was? Das muss ja über 60 Jahre her sein. Mir kommt es so vor wie gestern. Erinnern Sie sich noch, was Sie als erstes zu Florenz gesagt haben? Sie sitzen auf meinem Platz. Oh, pardon. Nein. Das war das Erste, was ich zu ihr gesagt habe. Jetzt muss ich sagen, erinnere ich mich. Ich hatte Flo im Haus von Verwandten kennengelernt. Eine Cousine von mir war mit ihr befreundet. Was wir dort gemacht haben, weiß ich nicht mehr. Irgendeine Festivität im kleinen Zimmer in der Lower East Side, voller Menschen. Ich blickte zu Flo hinüber. Ja, genauso wie sie das gemacht. Über eine halbe Stunde überlegte ich, wie ich sie ansprechen sollte. Die Leute begannen schon wegzugehen, wurde ganz nervös. Am Ende geht sie auch weg und ich sehe sie nie wieder. Also ging ich zu ihr hinüber und schwupp, alle die guten Vorsätze, wie ich sie ansprechen sollte, waren wie weggeblasen. Mir fiel nur mehr der Satz ein, sie sitzen auf meinem Platz. Komisch, was man sich erinnert. Nach so viel Jahren. Ja. Das war Hanna Silbersteins Verlobungsfeier. Ja, tatsächlich, das kann ja, doch, das war es. Woher zum Teufel wissen Sie das? Ja, ich weiß es aus gutem Grund. Was hat sie gesagt? Hanna Silberstein hielt die übliche Ansprache, stellte ihren Verlobten vor. Nein, nicht Hanna Silberstein. Was hat Florenz gesagt? Flo? Ja, was hat sie gesagt? Das weiß ich nicht. Aber 2 Jahre später habe ich sie geheiratet. Vor 8 Wochen habe ich sie begraben. Aber bleibt sie im Leben hinaus. Sie haben ihre Bücher geprüft. Ich habe über 50 Jahre mit ihr zusammengelebt. Und jetzt liegt sie 2 Meter unter der Erde. Mathematik. Ja. Mehr geht's im Leben nicht. Mathematik. Es tut uns beiden nicht gut, dieses Zurückerinnern. Finden Sie nicht auch? Ja. Ja. Ich staune, dass Sie Flo nicht vergessen haben. Ihr Gedächtnis so weit zurückreicht. Sie wäre geschmeichelt gewesen, bis zum Aufenthalt im Krankenhaus und sogar dort hat sie viel auf ihr Äußeres Wert gelegt. Sie haben sie im Krankenhaus besucht? Ja. Komisch. Wirklich komisch, das Leben. Sie haben sie als Teenager gekannt, am Anfang ihres Lebensweges, und begegnen ihr am Ende wieder. Wirklich komisch. Mr. Halpern, Sie missverstehen mich. Inwiefern? Dass ich im Auftrag von diesen und Hall die Bücher prüfen sollte, das war nur der Anfang. Der Anfang? Ja, wir trafen uns häufig. Fast 3 Jahre lang. Fast 3 Jahre lang? Ja, wir gingen miteinander. Wie man damals sagte. Heute würde man wohl sagen, wir waren liiert. Liiert? Ja, liiert heißt das ja, zwei. Ich weiß, was liiert heißt. Na ja. Ich lebe in derselben Welt wie Sie. Na ja, dann liiert? Ja. Ja, das ist schön. Ich weiß, dass Flo ein Leben vor mir hatte. Schließlich war sie ja. Wie alt war sie? 20. 20? Mhm. Gut. War also einer von Flo's Freunden. Wirklich komisch, nach so vielen Jahren. Nein, nicht einer von. Nicht einer von was? Ja, ich war nicht einer von mehreren. Nicht einer von mehreren was? Mr. Halpern, Sie sind im Augenblick extrem durcheinander. Ich bin nicht durcheinander, vor allem nicht extrem. Sie sind durcheinander. Dagegen kann man Pillen nehmen. Ja, also noch einmal ganz von vorne. Ich versuche Ihnen Folgendes begreiflich zu machen. Ich war nicht einer von mehreren, ich war der Einzige. Der Einzige was? War einer von bloß Freunden. Schön. Ich hab doch schon gesagt, in Ordnung. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass Sie mir scheinbar nicht richtig zuhören. Ich höre Ihnen nicht richtig zu. Ich hab doch schon gesagt. Was habe ich gesagt? Schön, in Ordnung, habe ich gesagt. Ich war der Freund von Florenz. Es gab nur mich, niemand sonst. Von dem Tag, an dem ich sie bei ihrer Arbeit traf, bis zu dem Tag, an dem sie beide sich kennenlernten. Sie meinen? Ich meine, ich war ihr Freund, der Einzige. Das wusste ich nicht. Wovon hat sie mir nie etwas gesagt? Das kann nicht sein, dass Sie das sagen. Das kann nicht sein. Ja, aber warum nicht? Weil das nicht sein kann. Darum. Sie wollen mir einreden, dass Sie mit Flo Schingerwitz vor mehr als 50 Jahren ausgegangen sind, Sie immer noch daran erinnern? Ich glaube, Sie brauchen einen Psychiater. Aber warum? Einen Arzt. Warum? Weil seither mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen ist. Darum. Also, vor einem halben Jahrhundert waren wir zusammen. Wir standen einander sehr nahe. Standen einander sehr nahe? Ja, wir waren verliebt, hatten eine Liaison, Gefühle. Ja, ich weiß, was einander sehr nahe stand. Na ja, dann. Wie weit ging dieses Liaison getue. Was? Wie weit? Wie weit? Ich stelle die Frage. Ja, diese Frage könnte man aber taktlos nennen. Ja. Nennen Sie sie, wie Sie wollen, ja, zum Teufel hinein. Ich muss Ihnen dann die Antwort verweigern. Ja, schieben Sie Ihre Verweigerung samt Ihrem Taktgefühl in den Arsch. Ja. Jetzt beruhigen Sie sich, Mr. Halper. Ja? Sie sind nicht mehr der Jüngste und diese ganze Geschichte ist lange her. Frage Sie, wie war Ihre Beziehung zu meiner Frau? Ich bin Ihr Ehemann. Verlange eine Antwort. Ja, sie war damals nicht Ihre Frau. Zum Teufel mit der Chronologie. Was spielt das für eine Rolle? Damals musste eine Frau noch etwas auf sich halten. Das ist nicht so wie heute, wo die jungen Leute ins Bett gehen, bevor man überhaupt schauen kann. Ja, bei uns war das anders und überhaupt, Florence war 22, ja, als Sie geheiratet haben. Man konnte sie also wohl kaum als Kindsbraut bezeichnen. Das vielleicht nicht. Aber ich wusste nicht, dass sie ein Gebrauchsartikel war. Also diese Bemerkung ist dem Andenken an Florence wirklich unwürdig. Sie war meine Frau. Ich kann über sie reden, wie ich will. Erzählen Sie mir das alles. Tja. Weil es nun einmal so war. Habe ich nicht schon genug mitgemacht? Ich habe gerade meine Frau verloren. Im Grunde genommen ist mein Verlust genauso groß wie der Ihre. Warum fühlen Sie die Vergangenheit auf? Weil es auch meine Vergangenheit ist und ich habe ein Recht, sie aufzulügen. Was? Ich sagte, es ist auch meine Vergangenheit und ich habe jedes Recht, sie aufzulügen. Ich habe schon gehört, was Sie gesagt haben, aber es ergibt keinen Sinn. Sie sagten, Sie haben sie im Krankenhaus besucht. Ja. Wann? Ungefähr eine Woche, bevor sie starb. Sie haben sie im Krankenhaus besucht, das ist schön. Sagten Sie schon. Ein Wunder, dass Sie sie erkannt haben nach so vielen Jahren. Mr. Halper, entweder Sie stellen sich absichtlich dumm oder Sie wollen einer unangenehmen Wahrheit nicht ins Auge blicken. Wissen Sie was? Ich habe keine Ahnung, wovon Sie überhaupt reden. Möchten Sie noch was trinken? Wenigstens da sind wir einer Meinung. Jung war, habe ich gewusst, wie man trinkt. Heute weiß ich, wie man hustet. Sie sollten sich nicht klein machen, Mr. Halper. Das ist nicht gut für die Moral. Moral? Was brauche ich Moral dort, wo ich hingehe? Was sind Sie? Vereidigter Buchprüfer oder Psycholog? Sie werden sich wundern, Mr. Halper, aber Psychologie und Buchführung haben eine Menge miteinander zu tun. Besonders, wenn eine Steuerprüfung ins Haus steht. Was? Ja, also ich bin ein direkter Mensch, so sage ich es auch ganz direkt. Florence und ich, wir sind 50 Jahre lang Freunde geblieben. Wir trafen uns regelmäßig. Was? Ja, nachdem Sie auf der Bildfläche erschienen sind, anlässlich der Verlobung von Hanna Silberstein, durchlitt meine Beziehung zu Florence, also die Art Beziehung, der ich mich vorher erfreuen durfte, eine Beziehung, das muss ich jetzt so sagen, von äußerster körperlicher Vollkommenheit, eine folgenschwere Veränderung. Ach, ich habe sie so gehasst, Mr. Halpern, ich habe sie so verteufelt. Ich habe mir ein Dartboard gekauft, mir ihr Gesicht vorgestellt und mit den Pfeilen immer drauf gezielt. Sie haben das nicht gespürt, aber so eine Art Nebenprodukt meines Hasses und meiner tiefen Verzweiflung war, dass ich im Dart so gut wurde, um an der Landesmeisterschaft teilzunehmen. Glaubt das nicht, dass ich dieses Gespräch hier führe. Ja. Sind Sie jetzt erschüttert? Erschüttert? Bin ich erschüttert? Bin wütend. Bin so wütend, dass mir die Worte fehlen. Vor 20 Jahren hätte ich einen Knochen im Leib gebrochen. Sie sind vielleicht einer. Locken mich mit einem Trick hierher. Dann spendieren Sie mir meinen Lieblingswhisky. Dann sitzen Sie da, kalt wie ein Eisbeutel. Und erzählen mir, dass Sie der Liebhaber meiner Frau waren. Und das seit über 50 Jahren. Ja, Sie kannten sie länger als ich. Was redet man doch Dachless? Sie haben sie länger als ich gevögelt. Wie man so sagt, das wollen Sie mir doch erzählen. Oder? Wenn Sie jetzt hier wären, ich würde Sie umbringen. Habe ich irgendetwas verpasst? Waren Sie mit uns in den Flitterwochen? Haben Sie bloß Hand gehalten, als die Buben zur Welt kamen? Sind Sie jeden Tag hinter den Buben gestanden, mit Flot, als Sie Ihre Aufgaben machten? Haben Sie geholfen, die Buben von der Schule abzuholen? Wo waren Sie? An unserem Hochzeitstag. An unserer goldenen Hochzeit. Sie hätten da sein sollen als unser Ehrengast. Zwischen uns sitzt ein Rede halten, ein Toast ausbrechen, den Jubiläumswalzer tanzen mit meiner Frau. Sie sind ein Dreckskerl, niedriger Dreckskerl sind Sie. Mr. Halpern, nach der Verbindung mit Ihnen gab es zwischen Florence und mir keinerlei Intimitäten mehr. Sie war ihnen absolut treu. Wir waren von da an nichts weiter als Engel, aber den Abstand wahrende Freunde. Ich durfte sie nicht einmal anfassen. Nicht einmal anfassen, verstehen Sie das? Nach allem, was zwischen uns war, erlaubte sie mir nur noch ihre Hand zu küssen. Ihre Hand im Handschuh. Ich muss nachdenken. Brauche Zeit. Brauche ein zweites Leben, um über das alles nachzudenken. Ich muss noch was trinken. Sagten Sie, trafen Sie sich regelmäßig? Ja. Wie oft? Circa dreimal pro Jahr. Circa? Circa heißt ungefähr. Ja, ich weiß, was circa heißt. Na ja, dann, Mr. Halpern, ich bitte Sie, glauben Sie mir, wir waren zu diesem Zeitpunkt nichts weiter als enge, aber den Abstand wahrende Freunde, gemeinsame Interessen. Gemeinsame Interessen, soll ich Ihnen glauben? Ja, nachdem Florence Sie kennengelernt hatte, machte sie mir klar, dass unsere Freundschaft rein platonisch sein müsse. Entweder das oder gar nichts. Nein, platonisch? Ja. Sie lügen. Ich lüge nicht. Sie lügen und ich kann es Ihnen beweisen. Ja, wie wollen Sie mir das beweisen? Wenn das alles so harmlos war. Warum hat sie mir nie davon erzählt? Oh ja, das wollte sie ja auch. Das wollte sie, aber dann hat sie Angst bekommen. Sie würden es ihr verbieten. Ja, das hätte ich. Na, sehen Sie. Na, sehen. Und später dann. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir uns trafen, hatte sie das Gefühl, unsere eigene kleine Welt zu betreten. Sie hatte ein reines Gewissen. Und das wollte sie auch genießen, ohne da irgendjemanden Rechenschaft ablegen zu müssen. Sie dürften nur Ihre Hand küssen. Ihre Hand. Im Handschuh. Sie haben mich leider komplett an den Rand gedrängt. Den Rand gedrängt? Ja. Ich habe Sie an den Rand gedrängt. Das soll man Ihnen glauben. Diese Zuneigung, die Sie zueinander hatten, dieses ganze Getue. Wenn das alles so tief ging, warum haben Sie Flo seinerzeit nicht geheiratet? Ich bin in einer katholischen Familie aufgewachsen. Mein Vater arbeitete an der Wall Street. Können Sie sich vorstellen, was meine Eltern davon hielten, dass ich mit einem jüdischen Mädchen von der Lower East Side ausging? Ja? Und bei Florence Eltern, na, da war es ja natürlich genau das Gleiche. Ach, und das wurmt mich bis heute. Ja. Vielleicht wurmt es Sie noch mehr, wenn Sie hören, dass Sie mit mir auch nicht einverstanden waren. Wer? Flo's Eltern, vor allem Ihre Mutter. Ja. Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Joe, sie hatte sich was Besseres gewünscht wie Ihre Prinzessin. Ein Arzt oder Rechtsanwalt. Ja. Er hatte damals mit Schrott gehandelt. Schrott? Die hätten ihr Gesicht. Schrott, was machen Sie mit diesem Schrott? Ja. Das weiß ich ja alles. Das weiß ich. Hat er ein sehr gutes Aus. Was soll das heißen zum Teufel? Sie wissen das alles. Naja, also ich war damals noch nicht so ganz weg vom Fenster. Ungefähr 4 Wochen. Nachdem Sie Florence kennengelernt hatten, ja, da sprach ich bei Ihnen vor. Jetzt käme ich überhaupt nicht aus. Ne? Sie sprachen bei wem vor? Bei Mr. und Mrs. Schingerwitz. Also kennen meine Schwiegereltern? Ja, natürlich. Also an diesem Abend, da ging ich hin, um mich zu erklären. Mr. Schingerwitz nahm mich mit auf die Veranda, legte seinen Arm um meine Schulter und sagte, Dennis, Sie sind wirklich ein netter junger Mann und wir haben überhaupt nichts gegen Sie persönlich, aber wir wollen jüdische Enkelkinder. Ich sagte, Mr. Schingerwitz, ich tue natürlich alles, was Sie von mir verlangen. Wir werden in einer Synagoge heiraten. Florence kann die Kinder so erziehen, wie sie es für richtig hält oder wie Sie und Ihre Frau es für richtig halten. Ja, das weiß ich ja. Alles, Dennis, sagt er. Was? Der alte Schingerwitz hat den Arm um Sie? Ja. Mir gab er höchstens. Ich kann mich nie erinnern, dass der den Arm um mich gelegt hat. Und was sich da alles hinter meinem Rücken abgespielt hat. Jahre später, also viele Jahre später, ich glaube so 10 oder 12 Jahre, da bin ich Mr. Schingerwitz in der U-Bahn-Station an der 42. über den Weg gelaufen. Ich wollte dort gerade umsteigen. Ja, wir gaben uns die Hand, er schien ehrlich erfreut, mich zu sehen. Ich fragte nach Florenz. Das musste ich tun. Es hätte merkwürdig ausgesehen, wenn ich es nicht getan hätte. Er strahlte richtig vor Stolz und sagte, dass alles schön und gut und wunderbar sei. Dann fragte er, ob ich auch geheiratet hätte. Ich sagte ja. Kinder, fragte er. Ich sagte ja. Und er sagte, na sehen Sie, Dennis, so war es doch am besten. Und damit trennten wir uns. Nach ein paar Schritten blieb ich stehen, sah ihm nach. Ich konnte ihn noch immer durch die Menge humpeln sehen. Er hatte damals einen Stock, er hatte immer so ein Geschwür am Bein. Ich lief ihm nach, holte ihn ein, hielt ihm am Arm fest und sagte, Sie irren, Mr. Schingerwitz, so war es nicht am besten, weil es nicht das war, was der liebe Gott gewollt hat. Er war zu perplex, um mir da irgendetwas zu antworten. Er starrte mich nur an. Das Strahlen aus seinem Gesicht war fort. Ja, ich ging meines Weges. Und als ich mich noch einmal umdrehte, da stand er nur noch da. In der Menge. Und die Leute rempelten ihn an. Guter Mann. Ja. An Ihrem Gedächtnis ist nichts auszusetzen. Ach. Ein zweifelhafter Segen. Ja. Also. Koscheres Roggensandwich mit extra magerer Pastrami. Mein Lieblings. Ja, und Delikatessen natürlich. Sie haben nicht womöglich auch noch eingelegte Dillgurken. Auch das hat sie ihm erzählt. kurzem haben Sie jemand anderen geheiratet. Ja. Ellen. Ja, sie war sehr hübsch. Rothaarig. Ja, ja. Wir kamen sehr gut miteinander aus. Sind Sie noch mit ihr beisammen? Nein, sie ist vor 8 Jahren gestorben. Na, wie traurig. Das gleiche wie bei Florence. Krebs. Haben Sie Familie? Oh ja, 2 Töchter leben beide in Kalifornien. Kontakt? Ja, ja. Nach Ellens Tod wollten sie natürlich, dass ich den Wohnort wechsle, aber sie wissen ja. Einmal New Yorker. Einmal New Yorker, immer New Yorker. Ja. Wäre auch nicht praktisch für Sie gewesen, in Kalifornien zu leben. Inwiefern nicht praktisch? Um Flo, Florence, circa 3-mal im Jahr zu treffen. Warum haben Sie eigentlich geheiratet? Ja, also... Florence hatte damals schon ihre beiden Söhne, ja? Und, was und? Na ja, sie riet mir, nach vorne zu schauen. Ich sollte mir mein eigenes Leben aufbauen. Ja, und ich fand, da hatte sie recht, es war auch an der Zeit, also habe ich es getan. Was zum Teufel erzählen wir? Flo hat Ihnen dazu geraten? Ja, ja, ja. Was? Sie riet mir dazu, ja. Sie meinen, Sie haben meine Frau um ihre Meinung gefragt? Ja, ja. Wissen Sie was? Sie sind mir Schuke. Sie sind ja verrückt. Verrückter als ich. Wusste Ihre Frau, davon wusste sie von Flo und Ihnen? Na, am Anfang natürlich nicht. Ich hatte aber ein reines Gewissen, aber sie hätte es nicht verstanden. Wie die meisten, alle denken doch immer so von, na, da muss er mehr dahinter stecken, auch wenn das überhaupt nicht stimmt. Aber eines Tages strapazierten diese harmlosen Schwindeleien meine Nerven, also erzählte ich es ihr. Und was hast du gesagt? Sie reagierte ganz untypisch unvernünftig. Es war sehr unangenehm. Das glaube ich. Eine Zeit lang hing der Haussegen schief. Recht so, von Ihrer Frau. Also versprach ich ihr, Florence nie wiederzusehen. Ich habe es geschworen, ja, aber es hat sie beruhigt. Gut. Sie beide trafen sich also. Regelmäßig. Da war sonst nichts. Ja. Was haben Sie gemacht? Wir haben geredet. Worüber? Na, wir plauderten, wir diskutierten über Politik. Sie haben mit meiner Frau über Politik? Ja. Na, das kann man nicht. Ja, aber warum denn? Ja, meine Frau hatte keine Ahnung von Politik. Ich wusste nicht einmal den Unterschied zwischen NATO und UNO. Ja, ja. Familienpolitik, wer neben wem, bei welcher Festivität sitzen soll, ob diesem oder jenem Cousin der Ehrenplatz am Tischende gebührt. Nein, nein, Sie irren sich, Mr. Halpert, da tun Sie Ihrer Frau wirklich sehr Unrecht. Ja. Erzählen Sie aber mir nichts. Ich erinnere mich noch, wie wir einmal eine ziemlich hitzige Debatte geführt haben über die Verdienste von Dorothy Thompson. Aber meine Frau hatte mit Politik nichts am Hut, glauben Sie mir. Was Sie meinen, ist, dass Sie geredet haben, von mir aus über Politik. Und sie hat Ihnen bestenfalls zugehört. Mr. Happen, sie hatte eine Meinung, eine eigene Meinung. Sie war eine subjektive Pragmatikerin. Subjektiv, Pragmatik? Sie hätte nicht einmal gewusst, was das heißt. Sie war eine Hausfrau. Aber natürlich wusste sie es. Natürlich. Sag Ihnen, Sie irren sich. So was wüsste ich doch. Ihr habt aber über 50 Jahre mit dieser Frau gelebt. Vielleicht kannten Sie ja nur eine Seite von ihr. Das ist in Beziehungen manchmal so. Wer redet hier von Beziehungen? Wir reden hier von Politik. Wenn man von Politik redet, muss man gewisse Grundkenntnisse haben. Die haben Politiker auch nicht. Sie haben vielleicht Nerven. Erklären mir meine Frau. Er hatte kein Recht zu tun, was sie getan hat. Werde ihr das nie verzeihen. Und was Sie betrifft, vor 30 Jahren hat sie Bekanntschaft mit meiner Faust gemacht. Mr. Halbert, Sie haben mich gefragt, worüber wir gesprochen haben, und ich habe Ihnen geantwortet. Wenn ich gewusst hätte, dass Sie das eifersüchtig machen, eifersüchtig, hätte ich natürlich eifersüchtig. Ich bin nicht eifersüchtig. Ah. Politik. Ich sehe Sie vor mir, wie Sie über Politik reden. Ich weiß nicht. Ich sollte nicht böse sein. Aber kein, wir haben keine Ahnung. Ja. Wollen Sie wirklich gehen, Mr. Albert? Wo es noch so viel zu besprechen gibt. Möchten Sie noch was trinken? Nein! Ich möchte nichts trinken. Was glauben Sie, was das hier ist? Geselliges Beisammensein? Oh. Mit mir hat sie nie über Politik geredet. Vielleicht haben sie sie nie dazu ermuntert. Wir alle werden mit der Zeit nachlässig und unduldsam. Vertrautheit bringt ja nicht unbedingt Interesselosigkeit mit sich, aber... Wissen Sie, was ich nicht verstehe? Was Flo an Ihnen gefunden hat. Sie sind doch ein Niemand, ein heiße Luft, dummes, aufgeblasenes Arschloch. Ich dulde nicht, dass man so mit mir spricht. Vor ein paar Jahren hätte ich Sie jetzt grün und blau geschlagen. Jetzt ist aber höchste Zeit, dass Sie um Hilfe schreien. Alter Mann! Ich werde mich nicht mit Ihnen schlagen. Das ist nicht meine Absicht. Absicht? Was ist dann Ihre Absicht? Sie dringen völlig grundlos in meine Privatsphäre, aber viel schlimmer, dass Sie das seit über 50 Jahren machen. Haben Sie eine Ahnung, wie es mir damit geht? Ich dachte, ich würde ein Leben führen, ein normales Leben, ein Leben wie jeder andere, mit guten und schlechten Zeiten. Stattdessen komme ich drauf, dass mir die ganze Zeit etwas vorgegaukelt wurde. Wer hat mein Leben gelebt? Wer? Sie oder ich? Wer? Frage Sie, was Sie noch alles über mich geredet haben. Florence und ich haben nie Persönliches über Sie ausgetauscht. Sie wissen genau, was ich esse. Sie wissen genau, was ich trinke. Sie wissen genau, was ich nicht mit meiner Frau rede, wenn das nichts Persönliches ist. Was dann? Wissen Sie was? Ich mag Sie nicht. Ich mag Sie ganz und gar nicht. Das ist sehr schade, Mr. Halpern. Aber... ich mag sie nämlich. Klingt vielleicht ein bisschen verrückt, aber im Lauf der Jahre habe ich sie tief ins Herz geschlossen. Sie haben mit Dartpfeilen auf mein Gesicht gezielt. Sie waren so gut, dass Sie bei irgendeiner Weltmeisterschaft... Nein, das war nur die Landesmeisterschaft. Ich habe sie bis zur Nationalmannschaft. Aber wie dem auch sei, all die Bitterkeit, die ich Ihnen gegenüber empfand, ist im Laufe der Jahre völlig verschwunden. Wenn ich so genau alles wüsste über Sie, wie Sie über mich, könnte es sein, dass ich Sie auch ins Herz geschlossen hätte. Aber so haben Sie ein halbes Jahrhundert Vorsprung. Und ich sage Ihnen, so wahr ich hier sitze, und je länger ich hier sitze, umso mehr weiß ich, ich mag sie nicht. und ich habe das Recht. Oh ja, das haben Sie, ganz gewiss, und das bestreite ich ja gar nicht. Aber auch ich habe das Recht. Recht, Recht, was für Recht? Ich habe das Recht, hier zu sitzen, Ihnen ins Gesicht zu sehen und Ihnen zu sagen, Mr. Halpern, Sie haben mein Leben gestohlen, ja. Sie haben meine Vergangenheit gestohlen, meine Gegenwart und meine Zukunft. Und heute genau hier, hier und jetzt ist der Moment gekommen, Ihnen das zu sagen. Das ist nur Recht und Billig. Recht und Billig? Ja, Recht, Recht und, Billig. Und Billig. Recht und Billig. Denken Sie einmal darüber nach. Das ist ja noch etwas. Ja. Eine weitere Ironie des Schicksals. In gewisser Weise, ja, so ein ganz klein bisschen, habe ich zu Ihrem Glück beigetragen. Sie haben zu meinem Glück? Ja. Sie haben zu meinem Glück beigetragen? Was ich da alles anhören muss. Ja, überlegen Sie doch einmal, Mr. Halpern. Durch mich bekam Florence etwas sehr Seltenes in einer Ehe. Einen zweiten Gesprächspartner. Jemand, bei dem sie Luft ablassen konnte. Einen unparteiischen Zuhörer. Niemand kann alle Bedürfnisse seines Partners befriedigen. Na, da werden Sie mir doch wohl sicher recht geben. Na, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Aber Ihnen gebe ich justament nicht ja. recht. Weil Sie ein selbstgerechter Klugscheißer. Ja. Sie meinen nur, weil es Ihnen nicht gelungen ist, Flo wieder ins Bett zurückzuholen. Können Sie unschuldig tun, wie ein Lämpchen, wenn Ihnen was sagen. Miteinander schlafen, das ist nichts. Ach, naja, nicht nichts. Mhm. Es gibt noch was anderes. Was ist das schon? Eine Nacht der Leidenschaft, eine Stunde pures Vergnügen. 15 Minuten, 10 Minuten, wann's hochkommt. Heimlichtuerei, Betrug, Heimlichtuerei und Betrug, das geht immer weiter. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Unsere Unterhaltungen, die hatten überhaupt nichts von Heimlichtuerei und gar nichts mit Betrug zu tun. Sie waren ausgesprochen vertraulich. Ausgesprochen vertraulich! Ausgesprochen vertraulich! Sie waren ihr Vertrauter. Sie hat sich ihnen anvertraut. Sie haben hinter meinem Rücken geredet. Was glauben Sie, wie es mir damit geht? Wie würde es Ihnen damit gehen? Falls wir überhaupt über Sie gesprochen haben, dann nur mit dem allergrößten Respekt. Respekt, Respekt, ich scheiß auf Ihren Respekt. Ja, ja. Über was haben Sie noch gesprochen? Über vieles. Ja. Kunst, Literatur, Musik, Theater. Kunst, Literatur, die Musik. Die Oper, ja. Theater, die Oper. Na kommen Sie, Mr. Halpern, Sie wussten doch, dass sie Gilbert und Sullivan liebte. Na und? Ja, haben Sie sie je danach gefragt? Was? Hm? Haben Sie je gefragt, was in Ihrem Kopf vorging? Ob sie sich amüsierte? Wussten Sie, dass Ihr Lieblingslied aus den Piraten von Penzance stammte? Piraten von Penn, was? Ja, ja, sie kannte alle Texte auswendig. Wir haben diese Lieder oft zusammen gesungen. Sie haben miteinander gesungen? Param, param, param, param. Param, pam, pam. Wenn der Gangster mal pausiert mit dem Betrügen oder krank ist und nicht stehlen gehen kann, tralala, ist sein Wunsch, sich mal ganz heimlich zu vergnügen. Gar nicht anders wie bei jedem braven Mann. Bam, bam, bam. Baram, bam, bam. Das ist einerseits und andererseits verständlich. Dabei tun wir doch nur, was getan sein muss. Baram, baram. unser Pflichtbewusstsein fordert uns unendlich. Polizist sein ist wahrhaftig kein Genuss. Ja, wenn der Taschendieb keine Lust mehr hat zum Dieb sein. Und der Killer keine Lust mehr hat auf Mord. Lalalala. Möchten Sie wie alle anderen Menschen lieb sein und mit Ihren Kindern fahren zum Wintersport? Warum, warum? War Herr Raudi wieder mal brutal und schändlich? Gibt er gleich der Liebsten einen Kuss? Baram, baram. Das ist einerseits und andererseits verständlich. Polizist sein ist wahrhaftig kein Genuss. Baram, baram. Da Sie ja quasi alles über mich zu wissen scheinen, werden Sie auch wissen, dass Whisky einen furchtbaren Druck auf meine Blase ausübt. Ist aber so. Tropf, Tropf. Warten. Tropf, Tropf, Tropf. Wieder warten. Ob noch was kommt. Fertig. Tropf. Wovon reden Sie? Vom Urinieren. Eine Vollzeitbeschäftigung. Ich hab's die Blase platzt, du rennst hinaus aufs Klo. Nix. Tropf, Tropf, Tropf. Zu Hause hab ich vom Winde verweht auf der Toilette liegen. Bin schon zweimal durch, weil ich auf die Tröpfelei warte. Kennen Sie das Problem? Nein, ich habe mich vor einigen Jahren einer stationären urologischen Behandlung unterzogen. Normaler Mensch lässt sich an der Prostata operieren. Er unterzieht sich einer stationären. Was weiß ich? Wovon haben wir geredet? Wann? Bevor ich zum Tröpfeln gegangen bin. Keine Ahnung. Sie haben gesungen. Ja. Florenz Begeisterung für Gilbert und Sullivan. Gilbert und... Ich habe das Gefühl, dass wir von zwei verschiedenen Frauen reden. Nein, nein, nein, nein, es geht schon um dieselbe Frau. Aber eine mit verschiedenen Interessen, Bedürfnissen, Meinungen. Meinungen. Sie konnte launisch sein. Äußerst launisch. Möchte wetten, Sie wissen das nicht. Nein, nein, auf keinen Fall, wenn wir uns zum Mittagessen trafen. Da hat sich von der Schokoladeseite zeigen wollen. Oh ja, ja, sie war immer wie aus einem Modejournal. Macht Ihnen große Ehre, Mr. Alper. Modejournal? Ich gab Tage, da hat sich überhaupt nicht angezogen. Sie glauben, sie ist jeden Tag aus dem Bett gehupft, fertig gekämmt, fertig geschminkt und macht so Tee, wie die Ladies in einem Werbespot. Stunden hat es gebraucht, Stunden, bis sie in Schwung gekommen ist. Vielleicht besser, dass sie nur circa dreimal im Jahr. Wäre nämlich aus der Liaison nichts geworden. Jeden Tag habe ich ihr den Tee ans Bett bringen müssen, englischen Tee. Der Tee hat müssen einen speziellen Teekanne sein. Milch hat müssen ein spezielles Milchkännchen sein. Das Ganze auf ein Tablett. Jeden Tag das Tablett. Wie bei einem Filmstar. Ohne Tee hätte sie überhaupt nicht gerührt. Dann zwei Stunden später Toast mit Butter, so dick ich auf Streich müssen. Mit Kirschenmarmelade. Eine andere hätte sie überhaupt nicht angerührt. Hat sie Ihnen das erzählt? Nein, aber sie hat immer gesagt, dass sie sie sehr gut behandelt. Sehr rücksichtsvoll. Rücksichtsvoll? Ich hab sie verzogen. Ich wollte einen neuen Hut, hat sie einen neuen Hut gekriegt. Wollte einen neuen Mantel, hat sie einen neuen Mantel gekriegt. Wollte Handschuh. Wussten Sie, dass sie einen Handschuh-Tick hatte? Nein. Wir haben zu Hause eine Lade mit 120 Paar Handschuhen. Ja, ihre Großzügigkeit war legendär. Andererseits kämpfte sie aber 5 Jahre lang um ein größeres Gästebad im Erdgeschoss. Das hat sie mir erzählt. Sie haben ja keine Ahnung, wie sehr die Auswahl der Kacheln, die Einrichtung und Gestaltung dieses Raumes unsere Unterhaltung dominierte, falls es Sie tröstet, solange diese Renovierung dauerte, und die schien sich ja über Jahre hinzuziehen, hatte sie absoluten Vorrang vor Kunst, Literatur und Musik und Weltpolitik. Sie wussten von der Renovierung? Ah, die Renovierung. Die Dusche, die Brause, die Größe des Waschbeckens, die Farbe der Kacheln, der genaue Ton der Wandfarbe. Ich war, solange dieses Mammutwerk dauerte, immer auf Ihrer Seite, Mr. Albert. Wie oft habe ich zu Florence gesagt, warum bist du so stur? Joe hat vollkommen recht. Was hast du gegen eine gute amerikanische Klospülung? Wer hat Sie gebeten, die Nase da hereinzustecken? Sind Ihnen europäische Bäder lieber? Das ist doch ganz wurscht, woher ein Klo kommt. Wer hat Sie gebeten, die Nase da reinzustecken? Aber ich habe meine Nase nirgends hineingesteckt. Florence hat mich gebeten. Worauf ein Mann in seinen 4 Wänden den Hintern setzt, das ist allein seine Sache. Ja, aber warum sind Sie denn so aggressiv? Ja, ja. Wer hat denn kein Recht, mit Ihnen über Dinge zu reden, die sich unter 4 Wänden abgespielt hat? Mister, wer hat Sie um Hilfe gebeten? Ist Klugscheißertum. Ist es moralisch verwerflich, sich so ganz einfach zu unterhalten? Ja! Weil sie es verheimlicht hat. Kann's einfach nicht glauben. Ich kann's einfach nicht glauben. Die Frau hat mich 50 Jahre hintergangen, der Schlampe. Die Schlampe, so nennen Sie diese Frau. Ja. Diese Frau, die war Ihnen hundertprozentig treu. Oh, aber ich habe doch keine Lust, hier in Ihre Beleidigungen da anzuhören. Genau das werden Sie tun. So. Sie werden hier stehen bleiben, sich anhören, was ich zu sagen habe. Ihr Bayer hat mich 50 Jahre wie einen Idioten behandelt. Lassen Sie uns eines klarstellen, Mr. Albert. Weder Florence noch ich haben Sie je wie einen Idioten behandelt. Und ich habe mich zu Recht oder zu Unrecht Ihnen immer unterlegen gefühlt. Ja. Schließlich haben Sie Florence ja bekommen. No. Und das mit einer idiotischen Bemerkung auf einer Verlobungsfeier. Bin ziemlich lang mit einem Minderwertigkeitskomplex herumgelaufen. Vielleicht hatten Sie dazu einen guten Grund. Ja. Sie haben bekommen, was Sie verdient haben. Ja, vielleicht bekommen Sie gerade, was Sie verdienen. Hier bleiben und mir das anhören, kann auch gehen. Soll ich das alles alleine essen? Muss noch was trinken. Kunst. Oper. Toilette. Schön. Wenn Hartklein wissen, was sie mit Flo noch geredet haben. Ja, aber ich sagte doch schon, wir sind, was Sie betrifft, nie ins Detail gegangen. Es ist nie zu Ihnen gekommen mit irgendwelchen Geschichten. Was meinen Sie mit Geschichten? Ne, Geschichten. Sie nie Ihr Herz ausgeschüttet über mich. Ja, was meinen Sie? Hat sich nie beschwert über irgendwas. Beschwert? Beschwert, ja. Kritisiert. Sich aufgeregt. Ja, ja, ich weiß, was beschwert heißt. Worüber soll sie sich beschwert haben? Das frage ich Sie. Nein, nein. Gelegentlich ein paar Details, wenn sie Geschäftsprobleme hatten. Aber Kleinigkeiten, nie fürs nichts Geschäft. Außergewöhnliches. Ja, aber Frau hat sich nie fürs Geschäft interessiert. Aber sie war, wie jede andere Ehefrau, auch besorgt. Frau hat sich nie fürs Geschäft interessiert. Aber kann man ihr das übel nehmen? Ne? Die Herstellung von Kartons interessiert wahrscheinlich die wenigsten Frauen. Und wenn Sie gestatten, auch die wenigsten Männer. Und, gerade gesagt, sie kam zu Ihnen mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Ja, aber wirklich nur ganz einfache. Hören Sie, ich weiß ja wirklich nicht, worauf Sie hinaus wollen. Florence hat sie zwar nicht für einen Heiligen gehalten, aber sie hat immer wieder betont, wie großzügig sie sind. Ja, großzügig, umgänglich, spontan. Mit diesen Worten hat sie sie immer beschrieben. Sie sagte zwar, dass sie ein ungestümes Temperament haben, aber dass sich das auch schnell widerlegt wie ein Sommergewitter. Joe hatte neulich wieder eines von seinen Sommergewittern, sagte sie und lachte. Sie betrachtete ihre Wutanfälle eigentlich mit großer Liebenswürdigkeit. Und wenn Sie gestatten, jetzt, wo ich selbst Zeuge Ihrer meteorologischen Ausbrüche geworden bin, muss ich sagen, sie hat bemerkenswert viel Geduld und Toleranz gezeigt. Oh ja. Das war alles. Ja, das war alles. So ein paar kurze Einblicke in das Leben mit Joe Halpern. Diese kurzen Einblicke in das Leben mit Joe Halpern waren immer dieselben. Ja, immer dieselben. Und es gab keine Phase, in der sie sich beschwerte, dass nicht alles so lief, wie es sollte. Hören Sie, Sie haben doch da ganz was anderes im Sinn. Was für eine Phase, wann? Egal. Ich kann Ihre Fragen nicht beantworten, wenn Sie meine nicht beantworten. Ich spreche von einer Zeit, die, na, sagen wir, eine ganze Weile zurückliegt. Wie lange? Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre. Ja, das ist wirklich eine. Was passierte damals? Nichts. Wollte damit nichts sagen. Aber das haben Sie doch bereits getan. Ja, aber jetzt sage ich nichts mehr. Ja, aber das Ganze betraf Florence. Sie, ich finde, ich habe ein Recht dazu. Recht? Was? Ja. Was für ein Recht? Ja, was lief nicht so, wie es sollte? Was wollen Sie damit sagen? Vergessen Sie es. Nein, das werde ich nicht. Ich verlange, dass Sie mir jetzt sagen, worauf Sie anspielen. Verlangen Sie, was Sie wollen. Ich sage jetzt nichts mehr. Ja, ich bestehe darauf. Bestehen Sie auch, worauf Sie wollen. Ich sage nichts mehr. Hören Sie, Mr. Halpern, ich glaube, dass 50 Jahre mir die Legitimation geben. Legitimation? Ja. Sie haben eine Legitimation. Ja. Eine Legitimation. Ja. Ja. Was für Legitimation? Sie sind doch nichts als ein Gespenst. Hören Sie. Mr. Halpern, in erster Linie war ich Florence' Freund, ein alter, zuverlässiger und vertrauter Freund. Und wenn Sie etwas getan haben, was Ihr Andenken befleckt, dann will ich es jetzt wissen. Sie wollen es wissen? Ja. Sie wollen es wirklich wissen? Ja. Ich werde es Ihnen sagen. Glauben Sie, dass nur Sie und Ihre Florence die Einzigen waren, die sich miteinander amüsierten? Was? Ja, Sie haben mich schon verstanden. Was erzählen Sie da? erzähle Ihnen, dass sie eine eigene Liaison hat. Sie hatten was? Eine Liaison. Eine Beziehung. War auch jemandem sehr zugetan. Ja, ja, ich weiß, was Liaison bedeutet. Ich weiß, was sie beide dachten. So albernes. Schuftet in seinen Lagerhallen, sturer Geschäftsmann, keine Ahnung von Musik, Kunst, Literatur, Oper. Aber ich, auch ich hatte meine Liaison, meine heimlichen Treffen. Jetzt versagt ihr Wortschatz, was? Was erzählen Sie da? Wollen Sie mir damit sagen, dass Sie untreu waren? Glauben Sie, ich war mein Leben lang der verschrumpelte alte Mann mit einem, der nur so hintropft. Auch einmal stark, hatte solche Schultern und wenn der einmal stand, dann blieb der oben. Die ganze Nacht. Wollen Sie mir damit sagen, dass Sie eine Geliebte hatten, eine Affäre? Sie haben es kapiert, ja, Mr. Dennis Johnson. Genau das. Mit wem? Mit einer Frau, wenn sie es genau wissen. Mit wem? Wer war sie? Aber das spielt doch keine Rolle. Ich will jetzt wissen, wer sie war. Ah, was? Ja, so antworten Sie mir doch. Wer war sie? Wie war ihr Name? Ja, was spielt der Name für eine Rolle? Arbeitete für mich im Büro. Die alte Geschichte. Es gibt keine neuen Geschichten. Wie alt war sie? Was? Jünger als Florence. Weiß ich nicht mehr. Wesentlich jünger, möchte ich wetten. War jünger, paar Jahre. War sie verheiratet? Nein, aber sie wär's gern gewesen. Wir gehören zusammen, Joe. Möchte, dass wir heiraten, Joe. Möchte ein Leben haben. Ein normales Leben, ein richtiges Leben. Wie lang ging das Ganze? Eine Weile. Wochen, Monate, Jahre. Lange Zeit. Was soll das heißen, eine lange Zeit? Fast 3 Jahre. 3 Jahre? Regen sich nicht auf. 3 Jahre sind erheblich weniger als 50. Wo? Was? Ja, wo sind Sie mit ihr hingegangen? Das geht Sie einen feichten Dreck an. Aber jetzt antworten Sie mir doch! Bitte, nicht schreien Sie mir. Ja. So in irgendein billiges kleines Motel mit fleckigen Leintüchern. Ja, Sie sind auch so einer, für die eine Frau nur eine Engel auf dem Piedestal ist oder eine Hure auf der nächsten Straßenecke. Wo haben Sie es getrieben? Auf den Kartons! Im Lagerhaus, auf den Kartons, haben wir es größtenteils getrieben, wenn Sie das so brennend interessiert. Und das circa 3-mal die Woche. Sie sind so ein Scheißkerl. So ein Feind. Ja. Sie brennen offene Tiere. Ja. Wie oft habe ich mir das selber gesagt und aus verschiedensten Gründen. Ich will jetzt alles über diese Frau wissen. Wie ernst war das Ganze? Sie wollen alles wissen. Ja. Sie wollen alles, wirklich alles wissen. Ja. Ich werde es Ihnen sagen. Ich weiß nicht, ich erinnere mich nicht, was ich gestern zum Abend gegessen habe. Aber an Sie erinnere ich mich. An Sie erinnere ich mich ganz genau. Sie wollen wissen, was Sie am liebsten getrunken haben, was Ihnen sagen. Rotwein, französisch. Entre deux mers. Wollen wissen, wo sie am liebsten hingefahren ist. Werd's Ihnen sagen. Mitten in der Nacht. Hinaus. Aufs Land. Im Winter. Ich wollte die kahlen Bäume auf den Hügeln sehen. Ja, diese kahlen Bäume, sie nannten sie Fächer der Natur. Diese kahlen Bäume faszinierten sie. Ja, sie wollen wissen, was sie mir vorgesungen haben. Ich werde es ihnen sagen. Wart's nur ab, Joseph Happen, wart's nur ab. Das ist aus My Fair Lady, das werden Sie erkennen. Nicht nur Sie, beide hatten Ihre Lieder. Wart's nur ab, Joseph Harpern, wart's nur ab. Und sie hatte recht. Kein Tag vergeht. Kein einziger Tag. Wollen Sie mir damit sagen, Sie haben sie geliebt? Was weiß ich, ob ich mich in Sachen Liebe so auskenne. Aber ich werde Ihnen sagen, wie es sich angefühlt hat. Es war ein Sehnen. Es war ein Schmerz. Es war nicht nur Leidenschaft. Es war mehr als das, mehr als Leidenschaft. Es war Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Da. Und da. Wo es jetzt nur so tropft wie aus einem alten Wasser. Wenn es wirklich so war, warum hat sie Florenz nicht verlassen? Weiß ich nicht. Weiß es wirklich nicht. Damals dachte ich, ich hätte meine Gründe. Schienen gute Gründe zu sein. Familie. Buben waren noch in der Schule. Und Flo, ich hab sie auch natürlich auf eine andere Art, weiß es nicht, kann mich nicht einmal erinnern, damals eine Entscheidung getroffen zu haben. Sie hat es getan. Ich möchte ein Leben haben, Joe. Ein richtiges Leben. Wart's nur ab. Joseph Harpern. Wart's nur ab. Ich hab sie einfach gehen lassen. Mit einer anderen Erklärung kann ich Ihnen nicht dienen. Ich wollte, ich könnte das. Ich stelle mir diese Frage immer wieder. Vielleicht, wenn ich gewusst hätte, dass da draußen der getreue Mr. Dennis Johnson wartet, dass sie Flo wieder in den Schoß fällt. Was wurde aus ihr? Sie hat einen anderen geheiratet. Sie kam mich besuchen nach 3 Jahren im Lagerhaus. Als ich sie sah, fing mein Herz an zu rasen. Ich tat so, als wäre alles in Ordnung. War es natürlich nicht. Sie erzählte mir, dass sie das Land verlassen würde, und ich fragte sie, was an dem neuen Mann so Großartiges war, dass sie bereit war, in ein Land zu ziehen, von dem sie keine Ahnung hatte. Sie sagte mir, dass sie sich von Anfang an so zu ihm hingezogen gefühlt habe, weil seine Hände auf dem Lenkrad sie so an meine erinnert. Das war ihr Abschiedsgeschenk. Ja. Das hat sie gesagt. Dass sie es gern hatte, neben ihm zu sitzen und auf seine Hände zu schauen, die sie so an meine erinnern. Was wollen Sie noch über Sie wissen, Mr. Dennis Johnson? Über Sie? Nichts. Ich möchte etwas in Bezug auf Florence wissen. Wie konnten Sie sie nur betrügen? Was Betrügereien angeht, da hatte sie einen gewissen Vorsprung. Finden Sie nicht auf? Wie konnten Sie sie nur hintergehen? Sie haben ihr alles bedeutet. Nein. Nicht alles. Oh nein. Nicht alles. Ich fühle mich so gedemütigt. Willkommen im Club. Sie haben mich 50 Jahre gedemütigt. Das war nicht meine Absicht. Absicht oder nicht? Ich weiß es. Und was ist mit Florence? Wurde sie nicht auch gedemütigt? Sie hat nichts gewusst. Sind Sie sich da so sicher? Wie meinen Sie das? Sind Sie sich so sicher, dass sie nicht geahnt hat, was da wirklich los war? Sie müssen das wissen. Sie waren ihr Vertrauter. Sie hat sich ihnen anvertraut. Hat sie je angedeutet, dass sie wusste, was mit mir los war? Ich weiß es nicht. Aber wenn sie es gewusst hätte, sie wäre zerstört gewesen. Völlig zerstört. Und ich hätte... Naja, aber trotzdem... Aber trotzdem was? Ja, ich weiß nicht. Ich muss nachdenken. Angenommen, Sie hätten das von der Affäre von mir gewusst. Damals, vor all den Jahren. Ja, wäre ich in der gleichen Lage gewesen wie Sie. Ich wäre hin und her gerissen gewesen. Aber vielleicht wäre auch alles ganz anders gekommen. Vielleicht hätte ich gesagt, hör zu, wir haben es ausgestanden. Die Kinder sind aus dem Gröbsten. Wir haben unsere Verpflichtungen erfüllt. Lass uns wieder da anfangen, wo wir aufgehört haben. Ich werde Ihnen was sagen. Flo hätte das nicht gewollt. Nein, auch wenn sie gewusst hätte, was offenbar nicht der Fall war. Sie war viel zu. Nicht so wie wir Männer mit unseren Flausen. Vielleicht war circa dreimal im Jahr das Äußerste, was sie zu geben bereit war. Vielleicht war für sie wirklich nicht mehr drin. Gestehen Sie sich das ein. Wissen Sie, was ich mir eingestehe? Was? Was mir soeben ganz klar geworden ist. Was? Dass nicht die Zeit das Maß unseres Lebens ist. Die Monate, die Jahre. Nein, sondern die Erinnerungen, die Gefühle. Möglicherweise haben Sie nicht unrecht. Wo genau waren Sie einander so zugetan? Im Restaurant. In verschiedenen oder immer im gleichen, im selben? Die letzten 20 Jahre immer im selben. In welchen? Möchte ich lieber nicht sagen. Hören Sie zu. Finden Sie nicht, dass die Zeit der Geheimnisse vorbei ist? Die Jahre werden knapp. Lucky's Grill. Aber ist 86. Ecke Dritte. Wir hatten uns da mit dem Manager angefreundet. Er reservierte ihm einen Tisch für uns in der Ecke am Fenster. Wir haben auch überhaupt nicht mehr die Speisekarte gesehen. Ach Gott, er empfahl uns was und wir überließen alles weitere ihm. Wie war das Essen? Was? Wie war das Essen? Sie haben doch dort gegessen. Ich frage Sie, wie das Essen war. Wie war das Essen? Mitteleuropäisch. Nicht so Deli ist das. Nein. Nicht so wie. Gehen Sie doch einmal hin. Wohin? Zu Lucky's Grill. Warum soll ich dorthin gehen? Na, wenn Sie das Essen so interessiert. Hören Sie zu. Wenn ich schon genug mitgemacht, muss ich noch an die Stätte des Verbrechens pilgern. Das einzige Verbrechen hat sich ja wohl auf den Kartons abgespielt. Ach Gott, wenn Sie mir nur gesagt hätten, was da wirklich los ist, dann hätten Sie schon ein paar Jahre früher meine Bekanntschaft gemacht. Er hat Ihnen aber nichts gesagt. Und das sagt alles. Ach ja. Was soll dieses Ach ja? Sie wollte, dass ich zu Ihrem Begräbnis komme. Was? Ja, ja. Sie wollte, dass ich hingehe. Was, sie wollte das? Ja. Als sie ins Krankenhaus kam, sagte sie zu mir, ach, dass ich am Ende wieder da bin, wie ich es am Anfang auch war. Sie wollte, dass sie... Ja, aber da muss ja doch klar gewesen sein, dass Sie und ich, dass wir uns vielleicht... Dass wir uns treffen und reden. Ja, es fiel mir nicht leicht, aber irgendwie wollte ich Sie auch treffen. Warum? Ich wollte, dass Sie wissen, dass es mich gab. Weil ich Ihnen Ihr Leben gestohlen habe. Ja. Hören Sie zu, alter Mann. Ich habe Ihnen nichts gestohlen. Ich habe nicht gestohlen. Sie war es. Sie, Ihre Florence, hat es Ihnen gestohlen. Sie war der Dieb. Sie hat es gestohlen. Ja, sie hat es gestohlen. Dreimal. Diesmal ohne Zirka. Das erste Mal, als sie mich verließ, um sie zu heiraten, das zweite Mal, als sie mir zu der Ehe mit Ellen riet und das dritte Mal, als sie mir verschwieg, aus Gründen, über die ich wahrscheinlich bis an den Rest meines Lebens nachdenken werde, mir nicht zu sagen, was in ihrer Ehe wirklich vor sich ging. Hat sie Ihnen gesagt, direkt und ins Gesicht, dass sie wusste, was mit mir los war? Mit Worten? Nein. Ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so schwer vom Begriff ist. Wenn sie nichts gesagt hat, dann weil sie nichts wusste. Das ist doch sowas von sonnenklar. Ja, und ich habe noch nie einen Menschen erlebt, der so hirnverbrannt ist wie Sie. Was? Glauben Sie denn wirklich, dass ein Mann so eine Geschichte vor seiner Frau verheimlichen kann? Vor Florence? Ja. Aber natürlich hat sie es gewusst. Das. Sie muss es gewusst haben. Sie sind nicht nur ein Lügner und was? Betrüger. Sie sind auch noch tückisch. Sie erfinden alles Mögliche. Sie sind ein schlechter Mensch. Und ich hab satt, Ihnen weiter zuzuhören. Ja, wissen Sie was? Ich hab's noch viel satter, Ihnen zuzuhören. Gefällt dir der Stein? Flo? Ich wollte ihn ursprünglich in Form eines Handschuhs machen lassen. Das haben die nicht erlaubt. Jetzt ist schon über ein Jahr her, Flo. Blumen sind nicht angebracht, das habe ich Ihnen aber schon gesagt. Ich dachte, dieser Brauch bezieht sich nur auf Beerdigungen. Und dass bei der Weihe eines Grabsteins floristische Dekorationen vielleicht erlaubt sein würden. Den Rest der Welt ist das ein Blumenstrauß. Für ihn sind es floristische Dekorationen. Einfach nicht Teil des Brauches. Warum sollte man sich auch an solchen Tag mit den Schönheiten der Natur umgeben? Andererseits hat sie Blumen immer sehr gern gehabt. Also macht sie schon. Habe ich die Zeremonie verpasst? Das ist die Zeremonie. Ist das auch so Brauch, keine Verwandtschaft? Die kommt erst nächste Woche. Das heute ist nur für Ehemänner. Und alte, zuverlässige, vertraute Freunde. Als den hatten sich doch bezeichnet, oder? Darum habe ich auch hier schon. Sind zwei N in Dennis korrekt? Bin ich immer noch das Gesicht auf dem Dartboard? Nein, warum? Ja, ich hab das Gefühl, in letzter Zeit treffen Sie nicht mehr so gut. Ich hab so einen Druck auf der Brust. Was für eine Art Druck? Na, ja, wahrscheinlich Sodbrennen. Wär's nicht gescheiter, Sie würden den ungarischen Kellner Lucky's Grill als Zielscheibe nehmen. Der uns immer so auf die Nerven geht. Ja, das tue ich schon längst. Also, machen wir uns auf den Weg. Ja, können wir nicht einmal woanders hingehen? Ja, warum? Uns gefällt's doch dort ganz gut. Und das Essen, mein Gott, das ist überall schlecht. Ja, aber wir sind doch jede Woche dort. Das muss Ihnen doch bewusst sein, Joe. Dieser Ort, der birgt so viele Erinnerungen, das ist die reinste Folter. Wenn ich mal sagen, Dennis. Ein bisschen Folter ab und zu ist die beste Basis für eine dauerhafte Beziehung. Thank you.